Tag, hier der Landstuhler, Liedhörer unterwegs, Podcast, Samstag. Bin gerade unterwegs zum Kollege, der zieht heute um, dem helfe ich ein bisschen. Dennoch wollte ich nochmal zur Eröffnung der neuen Hauptfeuerwache in Mannheim gehen. Also schau dann Moi noch eine Folge raus. Warum Moi? Ich bin voll gehackt worden. Also meine Webseite liedehörer.de ist von Anonymous gehackt worden und die haben ja voll für 24 Stunden alle Folge offline genommen. War irgendwie komisches Kennerschreiben dabei, ich habe es nicht gesehen. Und noch ein Link, und zwar zum Ovomocum-Podcast, denn müssen sie irgendwie auch gehackt haben, beziehungsweise er hat schon sehr gute Berichte drüber gemacht. Hört euch das mal an. Also wie gesagt, an alle Hörer, wundert euch nicht. Wie gesagt, wenn heute keine Folge mehr rauskommt, ab morgen ist ja wieder alles in Ordnung sind. Und an alle Podcaster-Kollege, guckt mal, also kann euch auch passieren. Bis dann, ciao.